Für sein Hörstück »Nah und fern«, das wir heute senden, erhielt Maurizio Kagel den Karl-Tschucker-Preis 1995. Maurizio Kagel schreibt zu seinem neuen Werk: »Im Juni 1993 habe ich in Amsterdam 8 Melodien für Carillon uraufgeführt. Das Projekt nahm mich von Anbeginn gefangen. Ich sollte unterschiedliche Stücke für die Carillons der Oude Kerk in Amsterdam und der Domkerk in Utrecht komponieren, die im gewohnten Viertelstundenrhythmus einige Monate erklingen würden. Als Vorbereitung meiner Arbeit habe ich die Glockentürme beider Kirchen wiederholt besucht und so lernte ich allmählich den Nuancenreichtum dieser Instrumente kennen. Glocken sind Urträger von akustischen Botschaften und dazu bestimmt, in einem großen Umkreis deutlich wahrgenommen zu werden. Hierbei spielt der Abstand des Zuhörers zu den Klangwellen eine entscheidende Rolle. In den Tonaufnahmen und der anschließenden Montage meines radiophonischen Geläuts habe ich nun versucht, die Begriffsbestimmungen nah und fern so auszulegen, als könnte man tatsächlich Raum und Zeit durch Schallereignisse dehnen und schrumpfen lassen. Auch Verkehrsgeräusche in der unmittelbaren Umgebung meiner beider Kirchen, die Zahnrädermechanik der Carillons, fahrende Motorboote in den Grachten, das Begehen endloser Steintreppen wurden berücksichtigt. Sie waren für die Rekonstruktion und Vertiefung der Erlebnisse ebenso erforderlich wie meine Trompetenmusik, die am Tag der Uraufführung zwischen den Glockensignalen ertönte. Die Polyphonie der Musikeindrücke, ihre fast kubistische Darstellung aus verschiedenen Standorten, ist hier zugleich Hauptthema und die alles beherrschende Dramaturgie. Hören Sie nun »Nah und fern«, Radiostück für Glocken und Trompeten mit Hintergrund von Maurizio Kagel. Thank you. Sie hörten Nah und Fern. Ein Radiostück für Glocken und Trompeten mit Hintergrund von Maurizio Kagel. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1994.